gefangen in deinen Armen, geliebt und gehasst war völlig egal. Fand einen perfekten Weg, um dich zufrieden zu sehen. Bin gegangen, als du es sagtest, kam immer pünktlich wieder zurück. Fand einen perfekten Weg, um dich zufrieden zu sehen. Blättert ab, das Bild wird immer schlechter nach und nach geschieden. Und jetzt steht dort eine neue Welt vor mir. Und jetzt steht dort eine neue Welt vor mir. Erkenntnis da, tu nun alles, um dir aus dem Wege zu gehen. Zumindest und schlecht bin.